und Traum, Gottes Geht und Traum. Immer die Träger zahlen, preisend dort verloten waren. Preiset Gott verloten waren, rühmet ihn in regen Freude. Preiset Gott verloten waren, rühmet ihn in regen Freude. Preiset Gott verloten waren.